Hadith Nummer 17. Anas berichtete, dass der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte: Die Ansar zu lieben ist ein Zeichen des Glaubens, und die Ansar zu hassen ist ein Zeichen der Heuchelei.